Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden mit Tönen von Metallzungen, Tasten, Knöpfen und Blasebalg-Variationen. Am Mikrofon ist Michael Frank. Musikstücke, deren man überdrüssig werden kann, einfach weil man sie zu oft gehört hat. Manchen Interpreten gelingt es aber, diesen Nummern neues Leben einzuhauchen, durch radikales Umarrangieren oder bloß durch einen Klangfarbenwechsel. Dem Franzosen Michel Macias gelingt das auf seiner ersten Soloplatte spielend. Smoke on the Water von Deep Purple im Akkordeon-Universum. Wunderbar. Nur schade, dass auf der Platte das Akkordeon-Solo von Michel Macias schon so früh ausgeblendet wird. Michel Macias ist in Frankreich viel bekannter als hierzulande. Der heute 40-Jährige stammt aus einer Musikerfamilie und hat mit 9 Jahren angefangen, Akkordeonunterricht zu nehmen. Stilistischer Ausgangspunkt seiner Kunst ist der typisch französische Musette-Walzer, aber schon seit etlichen Jahren tritt er bei allen möglichen Jazzfestivals in Frankreich auf. Seine Platte präsentiert neben der Deep Purple-Nummer bulgarische Volksmusikvariationen, einen Jazz-Standard von Charlie Parker und diverse Eigenkompositionen. Danse, Terre Vivante heißt die CD von Michel Macias und Kollegen. Sie erschien bei dem deutschen Label Plane und ist zumindest hierzulande die erste eigene Platte von Michel Macias. Nachher gibt's noch mehr davon. Das Akkordeon, die Konzertina und das Bandoneon sind seit ihrer Erfindung im 19. Jahrhundert um die ganze Welt gekommen. Es gibt diverse Volksmusiken mit hochvirtuosen Akkordeonstücken, sogenannte zeitgenössische E-Musik, wird und wurde für das Instrument komponiert und wer nur Pop oder Rock mag, hat die Klänge des Akkordeons vielleicht durch die Stones und ihr Backstreet Girl mitgekriegt. In solchen Songs hat das Akkordeon meistens Begleitfunktion, aber seine Akkorde schimmern auch im Hintergrund sehr schön. Thank you. was the boy who grew into manhood with the rhythm and blues as a Bible for life. In the glare of the lights, with the tape I was rolling, the boy became man, the man took a wife. With the world in your hands, you got youth as your heartbeat. Every move that was planned was a happening thing. Sweet smell of success, no stranger to this boy. And the road to excess, still a few streets away. But the time it has come, when mortality beckons and reality strikes you with the force of a blow. So the dream disappears in a blaze of lost glory, and you're left on your own with nothing to show. Take a hold of my heart. I remember a time when the future was brighter, and I first saw your face in the palace of dreams, down the sunny King's Road, trying to make my connection in the Lincoln Coupe, set to drive me away. I was shoulder to shoulder with all the young heroes, and we each wore the colors of a king for a day. Captured forever, make mine black and white, so sharp to the eye, full of strength in my heart and illusions unbroken, for the song on my lips and the love in your eyes. God, give me the strength to carry on. God, give a moment in time can be captured forever. Make mine black and white, so sharp to the eye, full of strength in my heart. And illusions unbroken for the song on my lips and the love. Musik aus England aus den 70er und 90er Jahren mit einer Prise Akkordeon. Das waren gerade die Pretty Things mit dem letzten Track ihres 99er Albums Rage Before Beauty. God Give Me the Strength to Carry On heißt der Song. Gott, gib mir die Kraft weiterzumachen. Vor den Pretty Things gab es den einzigen Hit von Ex-Small Faces und Faces Bassist, Gitarrist und Sänger Ronnie Lane. How Come, ein Lied, in dem immer wieder die Frage gestellt wird, wie kommt das bloß? Abergläubisch sei er ja nicht, singt Ronnie Lane, aber er habe da so das ein oder andere erlebt, das ihm Kopfzerbrechen bereitet. Ende 1973 erschien dieser Song mit Akkordeon als Single, im Januar 1974 kam er immerhin auf Platz 11 der britischen Charts. Bleiben wir noch eine Weile bei Akkordeonklängen von diesem Island. Trouver la porte, mais si tu dois partir, attends. Mais si tu dois partir, attends. Sinon tu dois rester la nuit. C'est pas que je te demande de prendre part dans ce jeu. Par contre, mais si tu dois partir, va-t'en. Mais si tu dois partir, va-t'en. Sinon, tu dois rester la nuit. Tu sais, j'aurai des cauchemars et aussi mauvaise conscience si je t'empêche. Mais si tu dois partir, va-t'en. Mais si tu dois partir, va-t'en. Sinon tu dois rester la nuit. La la la la la la la la la la. Fairport Convention anno 1969 mit einer frankophonen Version eines Bob Dylan Songs. Im Original heißt er If You Gotta Go, Go Now. Bei Fairport Convention wurde daraus Si Tu Dois Partir. Sängerin von Fairport Convention war damals Sandy Denny. Das Arrangement mit Akkordeon und Percussion erinnert an die Cajun-Musik aus dem Süden Louisianas. Cajuns werden Menschen genannt, deren Vorfahren Immigranten aus Frankreich waren. In der traditionellen Cajun-Musik war oft die Triangel als Rhythmusinstrument dabei oder ein Waschbrett. Bei Fairport Convention spielte Drummer Martin Lemble aber wohl auch auf irgendwelchen Flaschen. An einer Stelle im Song ist deutlich zu hören, wie zumindest dieser Teil seines improvisierten Percussion-Arsenals umkippt. Joe Boyd, der damalige Fairport Convention-Produzent, erzählte einmal, Martin Lemble wäre vor lauter Anspannung bei den Aufnahmen versehentlich an die Flaschen gestoßen. Sympathischerweise wurde das Missgeschick nicht aus der Aufnahme herausgeschnitten. Si Tu Dois Partir kam genauso auf Platz 21 der britischen Charts im Juli 1969. Schlagzeuger Martin Lemble erlebte den Hit nicht mehr. Er starb am 14. Mai 1969 bei einem Verkehrsunfall des Tourbusses von Fairport Convention im Alter von 19 Jahren. Auch die Sängerin Sandy Denny lebt nicht mehr. Sie starb am 21. April 1978. Um das Akkordeon und seine Verwandten geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Hier ist eine ganz persönliche Liebeserklärung an dieses Instrument. Ich möchte dir ein kleines Lied singen, begleitet vom Klang meines Akkordeons. Wenn dir das nicht so gefällt, Pech für mich und Entschuldigung. Manche sagen, das sei nicht schön, sie bevorzugen Flöte oder Geige. Sie behaupten sogar, es sei blöde. Mir ist es egal, ich spiele Akkordeon. Und selbst wenn es nicht zum guten Ton gehört, ich werde trotzdem nicht auf Fagott umlernen. Ich sage euch, ich liebe das Akkordeon, aber natürlich spreche ich nur für mich. Es ist das Klavier der Armen, das bei Dorfbällen die Röcke fliegen und die Herzen der Mädchen in den Armen ihrer schönen Verehrer höher schlagen ließ. Quetschkommode, dein Lied konnte man unter den Brücken hören, wenn Mädchen ihrem großen Blonden nachweinten, der über alle Berge verschwunden war. Es weiß zu schreien, wenn wir weinen, zu bezirzen und zu lachen, wie wir wollen. Es erinnert mich an meinen alten Onkel und an meine Kindheit in Mesidon. Es ist ein wahres Chamäleon, ein prahlerischer Spitzbube, ein lustiger Bursche, ein Schelm, der euch mit Hilfe seiner Halbtöne Gänsehaut einjagen kann. Auch wenn du nach staubigem Stoff riechst und wenn du von der Gosse kommst, denen, die dich verachten, sage ich, mein Alter für mich, bist du ein Baron. 1, 2, 3, 2, 2. Je vais te chanter une petite chanson au son de mon accordéon. Si tu trouves pas ça folichon, tant pis pour moi et bien parlons. Que c'est pas bon, qui préfère la flûte ou le violon. Ils prétendent même que c'est couillon. Je m'en fous, je joue de l'accordéon. Et même si ce n'est pas de mon ton, je vais quand même pas me mettre au basson. Moi je vous dis vive l'accordéon. Bien sûr je ne parle qu'en mon nom. C'est le piano des pauvres, les flanflons qui faisait voler les jupons et battre les cœurs des marions dans les bras de Napoléon. Piano à bretelle, ta chanson, on entendait dessous les ponts quand une fille pleurait son blanc, disparut par-dessus les monts. Il s'est crié que nous pleurons, c'est lui rouillé comme nous voulons. Il s'est m'appelé mon vieux tonton et mon enfance à mes idons. C'est un vrai caméléon, un mouffon fanfaron, un guéluron, un fripon qui vous donne des frissons, un grand renfort de demi-ton. Même si tu sens le vieux chiffon, et si tu viens des bas-fonds, à ceux qui te méprichent, je réponds, mon vieux, pour moi t'es un baron. Das war eine Hommage an das Akkordeon von Lydie Ouvray, mitgeschnitten während einer Tournee im März vergangenen Jahres und gerade eben auf der CD En Concert erschienen. Lydie Ouvray wurde vor 44 Jahren in der Normandie geboren. Mit 18 Jahren nach ihrem Abitur übersiedelte sie nach Berlin. Seither hat sie ihr Akkordeon auf Platten von unter anderem Hannes Wader, Senta Berger und den Rainbirds gespielt. Seit 1982 tourt sie mit eigener Band und nimmt eigene Platten auf. Neben der französischen Musette-Tradition sind da unter anderem Variationen von Cajun und karibischer Musik zu hören. Lydie Ouvrays Hommage an das Akkordeon trägt den Titel Java en On. Lydie Ouvray schreibt dazu im Booklet der CD: Java en On heißt so, weil alle Reime auf On enden, wie Akkordeon. Ein Java ist ein alter, früher sehr populärer, ziemlich erotischer Engtanz im Dreivierteltakt. Soweit Lydie Ouvray über ihr Lied Java en On. Hier ist noch einmal Musik von Michel Macias, von dem französischen Akkordeonisten, war ja schon die Ouvertüre dieser Soundcheck-Ausgabe zu hören, Smoke on the Water. Das nächste Stück ist eine Eigenkomposition von Michel Macias. Ein Traditional ist auch mit dabei und beim Text hat ihm ein Herr oder eine Dame namens Mouché geholfen. Danse, t'es vivante heißt das Stück, zu Deutsch tanzt. Du lebst doch. Sur les plages, dans les bals à papa où vos papas dansaient. Sous les ponts, sous la pluie, le soleil ou l'orage. À un, à deux, à trois, tous en rondeau, dansez. Dance, dance, rondeo, dance. Dance, dance, la musique vivante. Dance, dance, rondeo, dance. Dance, dance, toi aussi t'es vivant. Dance, dance, rondeo, dance. Dance, dance, la musique vivante. Dance, dance, rondeo, dance. Dance, dance, toi aussi t'es vivant. Il suffit de deux pieds et deux jambes, le sang qui bat les temples et les muscles déliés, l'épaule où s'appuyer, le bras ou la main à prendre, des souffles qui se mêlent, les corps en sueur dansés, sur la mousse des prés, sur le sable des plages, sur le parquet des balles où vos papas dansaient, sous les ponts, sous la pluie, le soleil ou l'orage, à un, à deux, à mille, tous en rondeau, dansez. Dance, dance, rondeo, dance. Dance, dance, la musique vivante. Dance, dance, rondeo, dance. Dance, dance, toi aussi t'es vivant. Dance, dance, rondeo, dance. Dance, dance, la musique vivante. Dance, dance, rondeo, dance. Dance, dance, toi aussi t'es vivant. vol, polka, chava, mazurka, oro, bolero, rumba, scottish, cha cha cha, bossa nova, chalaska, bayon, bass, milonga, même combat. Thank you. Das war ein längerer Ausflug in ein paralleles Akkordeon-Universum. Gerade eben war Antonello Salis zu hören. In einem großen Bogen wandelt der Italiener zwischen Akkordeon-Tradition, Jazz und gleißenden Clustern hin und her. Für mich eine völlige Neuentdeckung. Erst vor ein, zwei Wochen habe ich eine Platte entdeckt, auf der Antonello Salis und zwei weitere Akkordeonisten quasi a cappella spielen. Mal im Trio, mal solistisch. Neben Antonello Salis sind da die beiden Franzosen Richard Galliano und Marcel Assola zu hören. Das war aber gerade, wie gesagt, Antonello Salis allein. 1968 begann sein Berufsmusikerleben. Er war damals 18 Jahre alt und spielte Orgel in diversen Tanzbands. 1974 gründete er dann die Jazzformation Cadma. Mit seinem Akkordeon trat er seither zusammen mit Musikern wie Lester Bowie, Don Cherry oder Billy Cobham oder als Solist auf. Die Antonello Salis-Aufnahme, die gerade zu hören war, stammt aus dem Jahr 1991 von der CD Vignola Reunion Trio. Los ging die Akkordeon-Trilogie mit Musik von dem französischen Akkordeonisten Michel Macias, mit dem Titelstück seiner Platte Danse tes Vivants, erschienen 1998 beim Dortmunder Pläne-Label. Nach Michel Macias und vor Antonello Salis gab es noch einen kurzen Ausschnitt aus einer Duo-CD des französischen Akkordeonisten Jean-Louis Matinier und des begnadeten Kontrabassisten Renaud Garcia-Fons. Fuera heißt deren gemeinsame CD, veröffentlicht im vergangenen Jahr. Time. hot sweat on me. Zweimal Musik von Akkordeonmeistern und Sängern mit Seele aus dem Süden Louisianas. Zuerst Belton Richard, anno 1967, mit seiner Klage über eine weitere einsame Nacht, un autre soir de nuit. Und gerade eben, das war Nathan Absher mit einem Lied über das harte Leben von Musikern. A Musician's Life heißt es. Zu finden sind die beiden Lieder auf zwei Sammel-CDs des Tricont-Labels, voll mit Prima Cajun und Zydeco-Musik aus dem Süden Louisianas. Swamp Music Volume 1 und Swamp Music Volume 5 heißen die Platten. Weiter geht die Reise auf den Flügeln des Akkordeons. Tatsächlich scheint es und seine Verwandten überall auf diesem Planeten ein Heim zu haben. Thank you. Akkordeon geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Akkordeon-Trilogie mit Aufnahmen aus Südafrika, Tschechien und New York. Los ging's mit Malautini Lutuli. Aufgenommen wurde der Gesang und das Spiel auf der Concertina etwa 1956, vermutlich in Johannesburg. Seit etwa Ende der 30er Jahre war die Concertina im südafrikanischen Musikleben aufgetaucht. Das Porträt einer Lokomotive danach kam aus Tschechien, der Akkordeonist heißt Kamil Behunek. Und schließlich gab es eine Doina aus der rumänisch-jüdischen Musiktradition, gespielt anno 1920 von Mischka Siganov in New York. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde noch einmal Akkordeonklänge aus der rumänischen Musiktradition. Taraf de Haiduc mit Musik von ihrer ersten CD, Musik des Sigan, von 1991. Der Akkordeonist ist Marin Manole.